Rudi Meisel auf die Frage, wie man in den 70er Jahren als Reisereporter aus Westdeutschland in der DDR arbeitete. Die Geschichte wird vorbereitet wie ein Staatsbesuch. Das ist so, wenn ich nach Wolfsburg fahre, möchte bei VW fotografieren, dann fragen die, was wollen Sie sehen? Ja, wir bereiten das vor, kommen Sie in 4 Wochen, dann kriegen Sie einen Begleiter, der passt auf, dass Sie nicht in die Maschine fallen und dass Sie bestimmte Sachen nicht fotografieren. So muss man sich das vorstellen. Der aparte Vergleich von Werksgeheimnissen kapitalistischer Unternehmen mit der Überwachungspraxis in der nominell antikapitalistischen DDR lässt einen noch einmal so richtig zurückkehren in die wohlige Reibung zweier Deutschlands während der Hochphase des Kalten Krieges. Rudi Meisel, 1949 in Wilhelmshaven geboren, empfand sie beide als gleichmiefig, den Westen dabei nur etwas besser herausgeputzt, wie er sagt. Fotografisch war Meisel seit den 70er Jahren privilegiert. Als Reportagefotograf für verschiedene westdeutsche Magazine bereiste er regelmäßig die DDR und hatte damit den unmittelbar vergleichenden Blick auf beide Gesellschaften. Seine Bilder lieferte er unter anderem an das Zeitmagazin und auch die westdeutschen Redaktionen bescherten ihm eine spezielle Ost-West-Zeitzeugenschaft. Und dann ist nochmal die Redaktion in Hamburg, meistens ehemalige DDR-Bürger, die natürlich da nochmal den Scheiß Sozialismus, was haben sie denn jetzt für eine Scheiße da? Also die gucken das nochmal mit einer anderen Brille an. Da hatte ich auch meinerseits eine Schere im Kopf, das ist aber jetzt nichts für ihre Geschichte. Und dann habe ich hier natürlich Sachen laufen lassen, weil die Selbstinszenierung war oft so irre, das hätte sich die CDU nicht besser ausdenken können, was mir da präsentiert wurde. Es ist nur konsequent, dass Meisel die 80 Arbeiten in seiner Ausstellung bei CO Berlin nicht strikt nach Ost-West-Bezug aufteilt. Beide gehören zusammen. Lange war ihm das selbst nicht aufgefallen, sagt er, aber für den Betrachter wird durch die manchmal uneindeutige Zuordnung jedes Motiv noch einmal geschärft. Die Frau, die bei einer Militärparade fasziniert, die glänzenden Ketten eines Panzers betastet, in West-Berlin. Daneben eine Mähmaschine auf einem Feld, die das Heu wie eine Kanone in die Luft schießt. In Ostdeutschland. Ein Element der Groteske scheint bei Rudi Meisel immer mitzuspielen, vielleicht, weil einfach die Zeit so war. Seine fein ausbalancierte Verteilung von Grauwerten, von Hell- und Dunkelflächen, Schärfen und Unschärfen von sich überlagernden Bildern sichern seiner Schwarz-Weiß-Fotografie immer auch eine markante Sachlichkeit. Plakativ entlarvende Bilder sind ihm fremd. Grüne Straße, Wernigerode, 1980. Drei ältere Frauen lachen dem Fotografen in die Kamera, kokettieren, als hätte er gerade einen Witz erzählt. Die in schöner, strenger Staffelung der Gesichter gegliederte Szene ist so einfach und so offenkundig völlig unpolitisch, ohne doppelten Boden, aber eben gerade das muss man in einer solchen Geschichte erst einmal hinbekommen. Meisel war selbst alles andere als ein Weichzeichner der Realität. Doch die Tristesse etwa von Halle-Neustadt erscheint in seinen Bildern eben nicht nur trist. Dort leben tatsächlich Menschen. Die Stadt wird zum Bild und zur Bühne. An Tristesse mangelte es auch im Westen nicht, insbesondere in Meisels Bildern aus dem Ruhrgebiet, aus Essen oder aus Duisburg. Als eines seiner Vorbilder nennt Meisel die Straßenfotografie von Robert Frank. Freilich den äußeren Gegebenheiten in zwei miefigen deutschen Staaten konnte auch Meisels Fotografie nicht ganz entgehen. Wie unterschiedliche Ausstattungen ein und desselben Bühnenstücks schiebt sich hier einmal ein westliches Reklameschild, dort ein Trabant in den Hintergrund. Eigentlich gehe es ihm aber immer um Bilder von Menschen, sagt Meisel. Und damit ist er seinen großen Kolleginnen und Kollegen aus der DDR wie Roger Mehles, Ute und Werner Mahler oder auch Gunda Schulze-Eldoui sehr nah.